Ich spreche heute mit Silke und Felix von der FAU. Das ist die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion von Hannover. Und wir reden heute über prekäre Arbeitsverhältnisse und prekäre Arbeitsbedingungen oder schlechte Arbeitsbedingungen in der Gastronomie. Silke, Felix, wie ist die Lage in Hannover? Also allgemein muss man natürlich erstmal sagen, dass sich die Lage nicht so stark von der Situation bundesweit unterscheidet. Genau, zum einen unterscheidet sie sich aber dann auch nochmal natürlich von Betrieb zu Betrieb und auch von Stadtteil zu Stadtteil. Es gibt einige Stadtteile, die wir vielleicht sogar als Brennpunkte bezeichnen könnten. Das sind die Stadtteile, die besonders studentisch geprägt sind. Ja, die man eben auch so als hip bezeichnet. Da gibt es eben besonders viele kleine Kneipen, Cafés, Bars, Restaurants, in denen man auch günstig essen kann. Aber die Arbeitsbedingungen sind da in der Regel nicht so günstig. Die sind zum einen durch viele Minijobs gekennzeichnet, viele Leute in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Das bedeutet, dass ganz oft nicht der Mindestlohn gezahlt wird. Aber es gibt auch viele gesetzliche Standards nicht, also zum Beispiel die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, den bezahlten Urlaub, Feiertags- und Nachtzuschläge gibt es nicht, unbezahlte Probearbeit ist eigentlich Standard. Und dann kommt quasi noch die Willkür und Kontrolle durch die Chefs hinzu, denn das sind ja eben meist kleine Lokale, in denen man direkt mit den Chefs zusammenarbeitet. Und da ist man eben besonderer Willkür ausgesetzt, aber eben oft auch so einer Gutsherrenmentalität oder so dem Anspruch, dass ja die Belegschaft eine Familie ist und dass man da auch mal dann ein Auge zudrücken muss, wenn man eben nicht alles bekommt, was einem eigentlich gesetzlich zusteht. Genau, wenn Angestellte dann melden, dass ihnen irgendwas nicht so gut gefällt, dann werden sie häufig kalt gekündigt, also einfach sofort vor die Tür gesetzt. Ja, ich möchte vielleicht noch hinzufügen, dass das Ganze auch eine aktuelle Dimension hat, und zwar sowohl in Hannover als auch bundesweit. Da kann man zum Beispiel einige Zeitungsartikel anfügen. Der WDR hat berichtet im Mai über eine Untersuchung in verschiedenen Gastronomiebetrieben, wo in etwa festgestellt wurde, dass in 80% der Betrieben gewisse Arbeitsrechte nicht eingehalten wurden. Und dann auf das Beispiel Hannover bezogen, da gab es zwei verschiedene Artikel in der Neuen Presse, wo es einmal darum ging, dass gewisse Gastronomen den Mindestlohn einfach ignorieren. Das war im März dieses Jahres. Und dazu gab es auch einen Folgeartikel, wo das Ganze nochmal praktisch eine breitere Basis bekommen hat. Also das Problem in Hannover ist auch sehr groß. Also an dieser Stelle wäre es vielleicht interessant zu hören, also was macht die FAU Hannover? Zum einen allgemein, aber natürlich so speziell, wenn es darum geht, gegen solche Bedingungen und Situationen so entsprechend vorzugehen. Ja, gut, dann bin ich nochmal dran. Also die FAU Hannover ist eine Basisgewerkschaft. Das heißt, wir unterscheiden uns von den DGB-Zentralgewerkschaften in einigen Punkten. Das eine ist eben, wie der Name schon sagt, Basisgewerkschaft. Bei uns bestimmt die Basis, was die Gewerkschaft macht, und die Basis ist auch aktiv. Das heißt, wir versuchen unsere Arbeitskonflikte nicht unbedingt auf der juristischen Branche, auf der juristischen Ebene auszutragen, sondern wir setzen auf direkte Aktionen der Mitglieder. Und so führen wir auch unsere Kämpfe. Das heißt, wenn es jetzt um Kleinbetriebe geht, wie in der Gastronomie, wo man vielleicht in einer Art familiären Verhältnissen beschäftigt ist mit 5 bis 10 Leuten oder ähnliches, dann werden wir Konflikte, die Mitglieder von uns haben, die werden wir nicht versuchen, auf der juristischen Ebene auszufechten, sondern wir versuchen, das Ganze auch öffentlich zu machen und in einer Form den Kampf auszutragen, dass die Mitglieder, die daran teilnehmen, dass die sich gewahr werden, was sie eigentlich erreichen können. Also wir versuchen solidarisch vorzugehen, wir versuchen durch gemeinsame Aktionen ein Gemeinschaftsgefühl zu stiften und auf diese Art und Weise Erfolge in Arbeitskämpfen zu erzielen. Und da unterscheiden wir uns eben sehr stark von den Zentralgewerkschaften, da wir das eben auch in ganz kleinen Betrieben machen, wo wir vielleicht nur 1 oder 2 Mitglieder haben. Wir profitieren hier vor Ort natürlich auch von den Kämpfen, die bundesweit in der Gewerkschaftsföderation FAU geführt werden. Da stechen die Kämpfe im Gastronomiebereich gerade besonders hervor. Das begann eigentlich in Dresden mit dem ersten Streik seit langem in einer sogenannten Szene-Kneipe, wo es um ähnliche Forderungen geht wie die, die ich eingangs genannt hatte. Inzwischen ist die FAU Berlin in dem Bereich auch sehr aktiv und führt eigentlich beständig Kämpfe in gastronomischen Betrieben mit großem Erfolg. Ja, gerade ganz aktuell wurde ein ähnlicher Fall in Stuttgart ziemlich schnell gewonnen. Also das Ganze zeigt halt auch, dass wir es zum einen mit einer Branche zu tun haben, in der die gewerkschaftliche Organisation so gut wie nicht existent ist, in der sich viele Angestellte nicht bewusst sind, dass sie Rechte haben oder welche Rechte sie haben. Also beispielsweise gilt in Niedersachsen eigentlich ein allgemeingültiger Manteltarifvertrag für diese Branche, der aber nicht zur Kenntnis genommen wird. Also natürlich auch meistens von der anderen Seite. Genau, und die fehlende Organisation erschwert es natürlich, da erstmal Fuß zu fassen, aber durch beispielhafte Kämpfe können wir eben auch zeigen, dass es sich lohnt, Forderungen zu stellen, dass man sich nicht abspeisen lassen muss, wenn man keinen Mindestlohn bekommt oder wenn man kalt gekündigt wird. Es ist auch eigentlich ganz klar, wenn man diesen Ansatz verfolgt, die Problematik, dass die Beschäftigten ihre Rechte eigentlich meistens gar nicht kennen, dann kommt man mit den herkömmlichen gewerkschaftlichen Ansätzen meistens nicht so weit. Wenn man sich auf große Kernbelegschaften etc. spezialisiert, dann hat man manchmal gar nicht die Mittel oder die DGB-Gewerkschaften haben häufig auch nicht die Mittel, in solchen kleinen Betrieben überhaupt aktiv zu werden. Und da setzen wir eben auf weitere Elemente. Für uns ist ja der Gewerkschaftsbegriff, hört nicht bei der Lohnfrage auf, sondern idealerweise fängt er eben dort erst an. Und deshalb versuchen wir auch, weitere Kreise mit einzubeziehen. Das heißt, wir versuchen das auch mit Stadtteilarbeit zu verbinden. Wenn man eben in einem Betrieb nur schwach vertreten ist, dann hilft es, wenn man Unterstützung aus dem Stadtteil bekommt und man Kundgebungen macht und so einen Unternehmer, einen kleinen Unternehmer auch unter Druck setzen kann. Ja, um jetzt zu dem Ganzen nochmal ein Beispiel zu bringen, wie die FAU Hannover in diesem Feld aktiv wird. Ein Beispiel einer Minijobberin, ein Mitglied von uns, das unter einem Jahr lang beschäftigt war in einem Betrieb und in dieser Zeit einen vierstelligen Betrag sozusagen offen hatte, den sie nachfordern konnte. Das zeigt zum einen, dass tatsächlich die Verstöße manchmal so scharf sind, dass innerhalb von kürzester Zeit große Summen anfallen, wo wir auch davon ausgehen, dass eigentlich ein großer Teil der Beschäftigten solche Dinge mitmacht. Das heißt, ob es jetzt zum Beispiel sowas ist wie Verrechnung des Mindestlohnes mit Trinkgeldern oder irgendwelchen Rabatten, die gewährt werden, oder ob das eben nicht gewährte Urlaubsansprüche oder Krankheitstage sind. Das sind alles Sachen, wo prekär Beschäftigte extrem hohe Summen eigentlich die zustehen würden, sie aber nicht einfordern. So, und an diesem Beispiel, was wir da hatten, das war ein Betrieb, wo wir dann durch gewerkschaftliche Verhandlungen relativ schnell erfolgreich waren und den ausstehenden Lohn eintreiben konnten. Das hat sich eigentlich gezeigt, wie einfach das ist. So, es hapert eben daran, dass es keine gewerkschaftliche Verankerung in den Betrieben gibt und dass die Beschäftigten nicht über ihre Rechte informiert sind. So, und wir möchten natürlich alle, die das jetzt hören, auch ermutigen, sich wenn sie in solchen Betrieben arbeiten oder Menschen kennen, die dort arbeiten, dass sie sich an die FAU Hannover wenden können. Wir werden da sehr unkompliziert und schnell aktiv. Das Problem ist häufig, dass viele Menschen sich erst an uns wenden, wenn das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen ist. Also wenn die Situation sich schon zugespitzt hat, das Verhältnis zu den Bossen nicht mehr so schön ist, man vielleicht schon kalt gekündigt wurde oder Gehälter ausstehen und so weiter. Noch schöner wäre es natürlich, wenn wir in dem Bereich eben vielleicht auch durch beispielhafte Kämpfe, aber auch durch Kampagnen, in denen wir vielleicht dezidiert auf die Rechte von Minijobbern und Minijobberinnen eingehen, darauf aufmerksam machen können, dass sich in jedem Fall, auch wenn vielleicht momentan das Arbeitsverhältnis in Ordnung ist oder sich zumindest nach den gesetzlichen Standards richtet, dass sich eine Organisierung aber auf jeden Fall lohnt. Und noch schöner wäre es sozusagen, von den individuellen Fällen, die wir jetzt häufig bearbeiten, auf eine kollektivere Ebene zu kommen, also zum Beispiel eben dein Standbein stärker in der gastronomischen Branche zu entwickeln, um dort auch kollektive Kämpfe führen zu können. Also, wie man sieht, ist es wichtig, dass man sich schon im Vorfeld meldet, wenn es da so Probleme geben könnte, und in jedem Fall natürlich so einer guten Gewerkschaft beizutreten. Ich hatte dann neulich eine Diskussion mit einer Kollegin von der Beratungsstelle für Wanderarbeiter, und sie sagte, viele Wanderarbeiter würden gerade hier in Hannover in der Gastronomie arbeiten. Gibt es möglicherweise so etwas wie einen kausalen Zusammenhang zwischen prekären Beschäftigungsverhältnissen und Migrationshintergrund, oder ist das nur zufällig? Ich würde sagen, diesen Zusammenhang gibt es auf jeden Fall. Wir beobachten ganz stark, dass fast schon systematisch, könnte man sagen, in bestimmten gastronomischen Betrieben die prekäre Lebenssituation von Menschen zum Beispiel mit Migrationshintergrund, mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen ausgenutzt wird. Das betrifft aber auch andere Lebenslagen. In dem Betrieb, in dem wir beispielsweise neulich aktiv geworden sind, war das genau der Fall. Andererseits kommen dann auch noch Leute hinzu, die beispielsweise alleinerziehend sind und in jedem Fall auf das Geld angewiesen sind, die es schwer haben, einen neuen Job zu finden und deshalb natürlich auch wenig riskieren wollen. Und beispielsweise auch die FAU Berlin führt vor allem Kämpfe für Mitglieder, die dann eben auch einen Migrationshintergrund haben und zum Beispiel kein Deutsch sprechen oder nur wenig Deutsch sprechen in dem Bereich. Ja, das ist sicherlich kein Zufall. Ja, dann kommen wir da langsam so am Ende an. Gibt es aus eurer Sicht, Felix oder Silke, irgendetwas so, was die Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Sendung noch über diesen Sachverhalt wissen sollten? Ja, und zwar, wir haben als FAU Hannover einmal im Monat die gewerkschaftliche Beratung. Die findet statt am ersten Freitag im Monat ab 18 Uhr in der Bürgerschule Hannover. Darüber kann man sich auch genauer informieren auf unserer Webseite. Das ist hannover.fau.org. Und der Monatstermin ist auch nicht bindend. Das heißt, wenn es akute Probleme gibt oder wenn an dem Tag eben ein Treffen nicht möglich ist, dann können wir auch gerne individuelle Termine vereinbaren. Also da kann sich jeder mit Problemen am Arbeitsplatz, ob nun prekär oder auch nicht prekär, an uns wenden und unkompliziert Hilfe bekommen. Und das Ganze ist auch kostenlos. Ja, dann habt ihr es ja gehört. Silke, Felix, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.